Okay, now. Hier ist die erste Frage. Wie lange warte ich, wenn für mich gebetet wurde und es passiert nichts, bis ich zu jemand anderem gehe, der für mich beten kann? Antwort: Geh so bald du willst und suche so oft du willst. Aber geh zu Leuten, denen du zutraust, dass sie die Aufgabe erledigen können. Wenn jemand für dich betet und er betet ein Gebet voller Zweifel und Unglaube, dann geh nicht nochmal zu dem hin, sondern geh zu jemand anderem und sag ihm, was du für ein Gebet haben möchtest. Also, Jesus hat für den blinden Mann mehr als einmal gebetet. Er betete einmal und dann nochmal, und es gab einen Fortschritt. Wenn er das zweimal gemacht hat, dann darfst du es auch zweimal machen. Die Idee, dass du nur einmal betest, hört sich zwar gut an, ist aber technisch gesehen nicht biblisch. Wenn du einmal betest und er geheilt wird, dann brauchst du nicht nochmal zu beten. Aber wenn nichts passiert, dann betest du nochmal. Hier eine Frage. Bruder Curry, nimmst du Leute für ein Praktikum an? Ja, das tun wir. Wir haben gerade damit angefangen, denn ich habe vor kurzem erkannt, dass ich nicht alles selber machen kann. Also, was ich wirklich tun möchte, ist überall da, wo ich hingehen möchte, ein Team haben. Nicht nur auf dem Kontinent, sondern auch eins hier, eins in Adelaide, eins in Perth, in Brisbane oder in Toowoomba. Wir bauen diese Sache gerade auf. Wenn du daran interessiert bist, nimm einfach Kontakt mit mir auf. Schick mir eine E-Mail an curryblake@gmail.com. Das ist der schnellste Weg, mir eine Nachricht zukommen zu lassen, und ich werde mich auf jeden Fall melden. Ich habe vor kurzem einen Aufruf veröffentlicht. Ich suche hauptsächlich junge Männer, die unverheiratet sind und ohne Verpflichtungen und sich selbst versorgen können. Wir wollen Teams bilden, sodass, wenn ich in ein Land komme, dort 2 bis 4 Leute sind, die mitreisen können. Wenn du willst, sprich mich an und wir reden darüber. An anderen Themen bin ich zurzeit nicht interessiert. Ich habe zu viele Jahre damit verschwendet, über anderes zu reden und meinen Sinn nicht zu erneuern. Jetzt verwende ich meine Zeit darauf, dass ich meinen Sinn erneuere. Es interessiert mich eigentlich kaum etwas anderes. Ich freue mich natürlich am Leben. Ich genieße das Leben, ich bin fröhlich, bin gesegnet, habe ein gesegnetes Leben. Es ist erstaunlich einfach und leicht. Auch wenn ich nicht darüber spreche, denke ich so. But this is what I do. And it's what I think about. And if I'm not talking it, I'm thinking it. Okay? So. Also wenn du dich dafür interessierst, schick mir einfach eine E-Mail oder etwas Ähnliches, dann können wir darüber sprechen. Wenn ich dann wieder hierher nach Australien komme, dann können wir in einem Team von 2 oder 4 Leuten zusammenreisen, Gemeinschaft haben und die Aufgaben gemeinsam erledigen. Wir wollen sicherstellen, dass wir Gemeinschaft leben und dass wir die Aufgabe erledigt bekommen. Denn ich kann ja nicht hierbleiben. Ich brauche Leute, die es selber tun können. And doing the job, getting the job done, because I can't stay here, so we're going to have people that can do it. Amen? So, okay. Now, if you're a husband and wife team... Ein Ehepaar als Team geht natürlich auch. Wir müssen einfach darüber sprechen, wie wir es am besten hinkriegen. Usually when I come overseas... Als ich das erste Mal nach Australien kam, da kam ein junger Mann mit mir, und die erste Woche gab es Probleme und wir hatten keine Versammlung. Wir mussten die Zeit im Hotelzimmer abwarten. Es war insgesamt nicht so gut. Wir haben die ganze Zeit im Hotelzimmer gesessen und sind ab und zu durch Sydney gelaufen. Normalerweise, wenn ich nach Übersee gehe, sind mein Sohn, meine Tochter, meine Frau oder eine Kombination aus den dreien mit dabei. Und immer wenn ich hierher komme, dann ist auch meine Tochter oder meine Frau dabei. Denn wir wollen im Team arbeiten. In guten Teams arbeiten Menschen besser. And so the next time I come over, I'm sure either my daughter, my wife, my son will come with me. But we do want to work in teams. It's good to have teams, people that work together good. So anyway, now, next. Nächste Frage. I had another one I thought. Nope, we got that. Okay. Yes. Können Opfer von sexuellem Missbrauch oder Missbrauch in okkulten Ritualen sofort geheilt werden? Oder ihre Ehepartner? Antwort, ja, schon, aber... It's not Eine der Sachen, die in der Kirche nicht mehr geschehen, sind dramatische Bekehrungen. Also ich will nicht sagen, dass jede Bekehrung dramatisch sein muss, sondern nur, dass wir das nicht mehr sehen. Normalerweise ist es so, wenn jemand gerettet wird oder sich bekehrt, so lebt sie den Rest ihres Lebens. Das passiert häufig. Ich sage nicht, dass es immer so sein muss. Zweitens gibt es noch ein Problem. Die Kirche ist an einer Stelle angekommen, wo die Geistestaufe nicht mehr als wichtig angesehen wird. Deshalb empfangen die Leute die Geistestaufe nicht mehr. Ich benutze hier die Terminologie, die in der Kirche in der Regel verwendet wird. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, ihr wisst, worüber ich spreche. Viele Leute empfangen jetzt nicht mehr die echte Geistestaufe. Und ich weiß, dass ich hier in ein Wespennest steche. Wir haben viele Leute, die in Zungen sprechen können, aber nicht im Heiligen Geist getauft sind. Ganz einfach. Der Sinn der Geistestaufe ist Kraft, nicht die Zungenrede. Zungenrede begleitet die Taufe, aber die Zungensprache allein zeigt nicht automatisch den Heiligen Geist. Also, wenn du im Geist getauft wirst, dann wirst du auch in Zungen sprechen. Aber nur weil du in Zungen sprechen kannst, heißt das nicht, dass du im Geist getauft bist. Das ist natürlich nicht, wie es sein sollte, aber so ist es einfach. Dr. Lake hatte eine Sekretärin in Afrika. Sie hieß Emma Louise Wick. Sie konnte Menschen beibringen, in Zungen zu reden, ohne dass diese mit dem Heiligen Geist getauft wurden. Als er einige Jahre später einen Brief schrieb, charakterisierte er darin einige Leute und sagte, sie hätten einen Miss Wick-Typ von Taufe. Da ist die Kirche jetzt. Aber wenn wir den gleichen Geist haben wie Jesus, dann sollte dieser gleiche Geist auch die gleichen Werke möglich machen. Und nach dem, was Jesus sagt, noch größere Werke. In Südafrika machten wir folgende Entdeckung. Ich betete für Menschen, die bereits in Zungen reden konnten, dass sie die Taufe mit dem Geist empfingen. Einige Leute davon gehörten zu unseren Leitern. Und das Erstaunliche war, sobald wir das getan hatten, merkten sie sofort, dass sie einen höheren Grad an Kraft verfügbar hatten. Immer wenn Leute für Heilung kamen, fragte ich sie, seid ihr getauft im Heiligen Geist? Und sie sagten, ja. Möchtet ihr eine neue Taufe? Sie sagten, ja. Ich betete nochmal für sie und wir sahen absolut erstaunliche Dinge, die sich dann ereigneten. Wir müssen auf unsere Wurzeln zurückkommen, auf die Basics. And some of that is some of the very basics. Viele Christen haben einen Theologie-Mischmasch-Glauben. Sie kennen ein paar Geschichten aus dem Alten Testament, aber wissen nicht, was, wann oder wo. Sie wissen nicht, wann Simson gelebt hat, ob vor oder nach David. Wann lebte Mose? Sie können es dir nicht sagen. Sie haben nur Geschichten gehört und sie haben es nicht selbst gelesen. Sie wissen nicht, wann was passiert ist. Weil das so ist, sind wir auch von einigen grundlegenden Lehren der Kirche abgekommen. Die frühe Kirche war auf bestimmten Grundlagen gegründet, darunter natürlich die Errettung von den Sünden, die Rettung aus den Sünden heraus und zweitens die Heiligung, die dich von der Welt getrennt hat. Aber das hieß natürlich nicht, dass du nicht in die Welt hineingehst und den Menschen dienst oder ihnen kein Zeugnis gibst. Aber du warst kein Teil mehr davon. Du tatest nicht, was sie taten. Du warst von ihnen unterschieden. Das machte Heiligkeit aus. Also zuerst Errettung, dann Heiligung und das dritte war die Taufe im Heiligen Geist. Es gab eine Zeit, in der man dachte, dass Heiligung die Taufe im Heiligen Geist sei. Dann merkte man, dass dem nicht so war. Und die Pfingstbewegung begann. Nach der Taufe im Heiligen Geist kam Heilung. Diese vier Dinge waren der Antrieb der Pfingstbewegung und natürlich auch der Kirche, die wir in der Apostelgeschichte finden. Und das Lustige ist, dass manche Christen die Apostelgeschichte lesen und das als Standard verwenden. Der Standard für Gemeinde ist aber im Epheserbrief beschrieben. Wir müssen nicht zur Apostelgeschichte zurückgehen. Die Kirche in der Apostelgeschichte war die Kirche im Kleinkindalter. Während sie lernten, haben sie dieses Buch geschrieben. Und der Epheserbrief wurde geschrieben, während Paulus in der Apostelgeschichte war. Und sie hatten längst noch nicht alles herausgefunden. Sie hatten Probleme, sie hatten Kämpfe, sie hatten Spaltungen in ihren Teams, sie hatten immer wieder Auseinandersetzungen. Also diese Jungs hatten nicht alles herausgefunden, es ging alles etwas durcheinander. Und doch, zur gleichen Zeit haben sie ihren Glauben gelebt und es wurde begleitet und gezeichnet von diesen vier Dingen. Wenn wir wirklich ein Handeln Gottes in diesen letzten Tagen sehen wollen, dann müssen wir wieder zu diesen vier Dingen zurückkehren und uns wirklich darum bemühen. Smith Wigglesworth sagte, er sieht eine Zeit in der Zukunft, wo es wirklich schwierig sein wird, Menschen durch Gottes Kraft zu heilen. Er sagte, der Grund wird sein, dass sie einfach so viele andere Dinge haben, auf die sie sich stützen können. Das ist schon jetzt so. Hier war eben eine Frage, die sich auf Depression bezog. Also wenn du für jemanden mit körperlichen Problemen betest, dann ist die Heilung klar zu sehen. Aber bei psychischen Problemen kannst du nichts sehen. Jemand mit Depressionen bekommt Medikamente. Aber ganz grundsätzlich zu Medikamenten, Medizin heilt nicht. Alles, was Medizin macht, ist die Symptome maskieren. Es dämpft einige Dinge, sodass der Dämon nicht ausleben kann, was er gern tun möchte. Manchmal geht es nur darum, eine Stelle des Körpers ruhig zu stellen, damit sie daran gehindert wird, was sie vorher getan hat. Also Medikamente heilen nicht, aber sie stellen den Körper ruhig, sodass er Zeit hat, sich selbst zu heilen. Also die Medizin heilt nicht, sondern sie stellt nur den Körper so lang still, sodass der Dämon ihn nicht benutzen kann, damit sich der Körper in dieser Zeit selbst heilen kann. Das war jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung, denn dazu ist natürlich noch viel mehr zu sagen. Und die Frage, die mir gestellt wurde, wie kann ich erkennen, dass ich aufhören kann, diese Medizin zu nehmen? Also ganz grundsätzlich musst du Folgendes wissen. Menschen, für die du betest, darfst du nicht sagen, ob sie ihr Medikament weiternehmen sollen oder nicht. Dazu kannst du keinen medizinischen Rat geben. Also wenn du zu mir kommst und fragst, für mich wurde gebetet, soll ich die Medizin weiternehmen oder soll ich sie absetzen? Das kann ich nicht beantworten, denn ich bin kein Arzt. Das ist ganz einfach, ich kann dir nicht sagen, was du mit Medizin machen sollst. Und ich hoffe, dass dir die Ärzte nicht sagen, was du mit Jesus machen sollst. Wenn sie sich aus meinem Geschäft raushalten, dann halte ich mich aus ihrem Geschäft raus. Der Grund, warum ich das sage, ist, dass es so viele Kontroversen gibt. Normalerweise ist das Problem folgendes. Die Leute denken, wenn sie aufhören, ihre Medizin zu nehmen, dass dann die Heilung eintritt. Ein bisschen so, als ob sie Gott zwingen könnten, dass er sie heilt. Aber so funktioniert das nicht. Also ich kann dazu Folgendes sagen. Medizin kann die Kraft Gottes nicht stoppen. Nehmen wir an, für dich wurde gebetet und du nimmst weiter Medizin. Wenn dein Körper geheilt ist, wird er anders auf die Medizin reagieren. Und wenn du das merkst, dann entscheide, was du mit deiner Medizin weitermachen willst. Die Leute fragen mich häufig, was ich denn tun würde und wo meine Position ist. Also wenn ich das erzähle, erscheint das so, als ob ich dir sagen würde, was du tun sollst, aber das will ich nicht. Ich habe eine ganz grundsätzliche Entscheidung zu Medikamenten getroffen. Und diese Entscheidung hat nichts mit der Medizin oder meinem Glauben zu tun, was die Heilung betrifft. Womit es etwas zu tun hat, ist meine Verantwortung, die ich für Menschen habe. Also ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich keine Medizin nehme. Aber ihr müsst verstehen, dass ich zu dieser Entscheidung gekommen bin, nach vielen Jahren des Bibellesens und der Praxis, und dass ich gesehen habe, dass es funktioniert. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr auch so lange warten müsstet. Medizin Der Grund ist, dass es für mich heuchlerisch wäre, wenn ich euch erzähle, dass ihr Gott vertrauen müsst und selber Medizin nehme. Also an dieser Stelle stehe ich momentan. Und zur gleichen Zeit weiß ich aber von Leuten, die genau das getan haben. Ich kenne das Zeugnis von dem Mann, der seine Brille zerbrochen hat, und Gott hat seine Augen geheilt. Und deswegen zerbrechen manche Leute ihre Brille und versuchen dann im Auto nach Hause zu fahren. Also wenn ihr das vorhabt, gebt mir 30 Minuten Vorsprung. Breaking your glasses does not heal your eyes. Das Zerbrechen deiner Brille heilt deine Augen nicht. Gottvertrauen heilt deine Augen. Und genauso, dass du deine Medizin nimmst, obwohl du geheilt bist, wird die Kraft Gottes nicht stoppen. Das Medikament ist nicht stärker als Gott. Jetzt kommt das, was der Teufel versuchen wird. Er wird versuchen, dich in eine Ecke zu drängen, wo du ein ganz bestimmtes Zugeständnis machst, sodass, wenn du dich aus irgendeinem Grund aus dieser Ecke herausbewegen musst, ist dein Glauben beschädigt. Die Bibel sagt uns nicht, nimm keine Medizin. Es steht eine Menge darüber, dass Menschen Gott nicht vertrauten, sondern sich auf Menschen stützten und zu Ärzten gingen. Das schon. Lasst es mich so sagen. Ich habe eine Position gegen Medizin bezogen, einfach weil ich ganz viel darüber gelesen habe. Und vieles davon, oder sogar das meiste, ist eine Farce. Ganz häufig ist Diagnose nur ein Rätselraten. In Amerika ist die Medizin, die du nehmen musst, meistens ein Produkt, bei dem der Arzt finanziellen Nutzen hat. Einfach gesagt. Medizinwerbung im Fernsehen sagt, fragen Sie Ihren Arzt nach diesem Medikament. Aber eigentlich müsste doch mein Arzt mir sagen, was ich nehmen muss. Wieso gehe ich zum Arzt und sage ihm, welches Medikament ich haben will? Wenn er derjenige ist, der Medizin studiert hat, dann sollte nicht ich ihm vorschlagen müssen, was ich brauche, sondern er sollte wissen, was ich brauche. Und wenn er es nicht weiß, dann ist er eigentlich nicht wert, mein Doktor zu sein. Der Grund für meinen Standpunkt ist, dass ich nicht den Leuten sagen will, vertraut auf Gott und es selbst nicht tue und Medizin nehme. Ich musste in ganz vielen Bereichen eine ähnliche Position beziehen. Einige von euch haben sicher mein Zeugnis gehört, als ich meinen Fuß gebrochen habe. Ich hätte ja zum Arzt gehen können und den Bruch schienen oder einrichten lassen können, denn gebrochene Knochen sind für viele etwas ganz anderes als Krankheit. Also hätten sie es verstanden, wenn ich es anders gemacht hätte. Und niemand hätte irgendetwas darüber gesagt. Aber ich habe vorher schon für Leute mit gebrochenen Knochen gebetet. Also wäre es für mich nicht richtig gewesen, mit meinem gebrochenen Fuß dann zum Arzt zu gehen. Als mein Fuß gebrochen war, bin ich also nicht zum Arzt gegangen. Ich habe also gebetet und entschieden Heilung ausgesprochen. Ich habe sogar meinen Fuß geschlagen. Und weil er gebrochen und geschwollen war, bin ich fast ohnmächtig geworden. Ich mache keinen Spaß. Ich sage euch, ich habe Sachen gemacht, von denen ich hoffe, dass ihr sie nie tun werdet. Aber ich musste diesen Standpunkt einnehmen, einfach weil für Leute beten wollte. Ich möchte niemals jemandem sagen, vertraue Gott, wenn ich an seiner Stelle zum Arzt gehen würde. Ich sag's mal so, der Teufel konnte mich bisher nicht in eine Ecke drängen, wo er das, was ich gesagt habe, gegen mich benutzen konnte. Zum Beispiel, ich benutze keine Medizin, aber ich habe nicht gesagt, ich werde sie niemals benutzen, unter gar keinen Umständen. So denke ich jetzt und so möchte ich handeln. Aber wenn ich das als Gesetz formuliere, dann hat der Teufel einfach einen Angriffspunkt, an dem er gegen mich arbeiten kann. Du glaubst das, aber bevor du diesen Standpunkt öffentlich einnimmst, hat der Teufel erstmal nichts, womit er gegen dich arbeiten kann. Denn du hast nichts zu verlieren, falls du wirklich Medizin nimmst. Versteht ihr, was ich sagen will? Sobald du es zu einem Gesetz machst, wird der Teufel versuchen, es gegen dich zu verwenden. Denn wenn du dieses Gesetz brichst, wird dein Gewissen dich verurteilen. Warum? Weil es ohne Gesetz keine Sünde und keine Übertretung gibt. Aber natürlich ist es kein Gesetz, das Gott gemacht hat, sondern ein Gesetz, das du gemacht hast. Nehmen wir an, ich komme hierher und will einen Heilungsgottesdienst machen. Und ich wache mit mörderischen Kopfschmerzen auf. richtig starke Kopfschmerzen. So stark, dass du nicht mehr denken kannst. Und ich soll gleich für 500 Menschen beten, was mehrere Stunden dauern kann. Jetzt stehe ich vor der Wahl. Kann ich Kopfschmerzen loswerden? Klar kann ich. Ich habe gegen Kopfschmerzen schon gebetet. Ich bin ehrlich, ich kann euch sagen, ich bin wirklich gesegnet, denn ich kämpfe eigentlich nicht viel. Ich muss ganz selten für mich selbst kämpfen. Also jeder Kampf, den ich gegen Krankheit und Gebrechen führe, ist meistens für andere Leute. Der Teufel versucht gar nicht mehr, mir Krankheit und Gebrechen anzuhängen. Ich sage nicht, dass das immer so war. Es gab Zeiten, wo wir wirklich gegen einiges kämpfen mussten. Das betraf meine eigene Familie, mich selbst, meine Kinder. Aber ich selbst bin in der Regel ziemlich gesund. Und auch nachdem ich das alles gelernt hatte, blieb das eigentlich immer einfach für mich. Also wenn Kopfschmerzen kommen, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich nehme mir Zeit und kämpfe. Wenn es kurz vor einem Heilungsgottesdienst kommt, dann ist es wahrscheinlich nicht nur ein Kopfschmerz. Dann ist es etwas, das mich von meiner Aufgabe abhalten und mich ablenken soll. Etwas, was mir die Konzentration nimmt, wo ich nicht an die Leute denken kann, für die ich beten will, wo meine Aufmerksamkeit bei mir ist. Wenn das der Fall wäre, könnte ich einfach beten: Kopfschmerz, geh in Jesu Namen. Du gehst jetzt, aller Schmerz, geh. Also, wenn ich noch eine Stunde habe, bevor es losgeht, dann mache ich das. Dann kämpfe ich. No problem. I'll hang on, wait and see. Okay, good, good. 10 minutes to time to go. Aber wenn es nur noch 10 Minuten sind und ich kann mich immer noch nicht konzentrieren und die Kopfschmerzen sind noch da, dann nehme ich einfach eine Tablette. Da habe ich kein Problem damit. Yeah, no problem. Now, understand, I've not done that. Ich habe das noch nicht getan, aber wenn ich es müsste, dann hätte ich kein Problem damit, etwas zu nehmen, damit ich mich auf Menschen konzentrieren kann. Versteht ihr, was ich hier ausdrücken will? Ich versuche, ganz ehrlich zu sein. Lass dich nicht vom Teufel in eine Ecke drücken, die Gott gar nicht für dich entworfen hat. Right? Because he would rather me. Denn der Teufel hätte es lieber, dass ich keine Medizin nehme, dabei Schmerzen habe, mich nicht konzentrieren kann und 500 Leute eben nicht geheilt bekomme, damit ich mir nicht untreu werde, als dass ich eine Aspirin oder so etwas nehme, die Kopfschmerzen loswerde und 500 Leute heilen kann. Seht ihr den Unterschied? Also was ich sagen will, du entscheidest, wo du gehst. Lass nicht jemand anderen entscheiden. Triff deine eigenen Schlussfolgerungen. Bei mir war es schon immer so. Ich mochte noch nie Hilfsmittel für Dinge, die der Körper selbst tun kann. Die Leute benutzen ständig Labello für ihre Lippen. Versteht mich richtig, ich bin nicht gegen Labello. Aber es ist doch so, wenn du so etwas benutzt, dann stellt sich dein Körper darauf ein. Also wenn du Labello benutzt, dann wird der Körper einfach aufhören, Feuchtigkeit für deine Lippen zu produzieren und dann musst du es benutzen. Genauso ist es, wenn du Augentropfen nimmst, weil deine Augen trocken sind. Erst wird es dir natürlich helfen, aber nach einer Weile werden deine Augen aufhören, Tränen zu produzieren, und dann musst du es verwenden. Ich war nie jemand, der bei solchen Problemen auf Hilfsmittel zurückgriff. Leute sagten mir, ich sollte dies oder das tun, aber für mich war es einfacher, so wie bisher weiterzumachen. Ich vertraue einfach solchen Hilfsmitteln nicht. Macht das Sinn für euch? Lasst euch einfach vom Teufel nicht in eine Ecke drängen. Bleibt bei Gott und vertraut ihm. Bei Kindern ist es auch so. Wenn du für deine Gesundheit Gott vertrauen willst und einfach bereit bist, mutig Schritte zu tun, großartig, mach das. Also wenn du krank wirst, Fieber hast, Schmerzen, okay, wir werden für dich beten. Du bist erwachsen, du kannst es entscheiden. Und wenn du sagst, du kannst es nicht mehr ertragen, dann nimm Medizin. Fein, okay, kein Problem. Du sagst es uns. Aber wenn es ein Kind ist, dann betest du und bekommst Ergebnisse. Und wenn du keine Ergebnisse bekommst, bekommt das Kind Hilfe. Verstehst du? Ich habe kein Problem damit. Warum? Weil kein Kind leiden sollte wegen deines Mangels an Glauben. Gebt die Schlacht verloren, damit ihr den Krieg gewinnen könnt. Ein Kind kann dir nicht immer sagen, was es fühlt. Für Kinder gebt ihr euch besondere Mühe. Christen haben im Heilungsdienst wirklich dumme Sachen gemacht und lösten eine Menge Kritik damit aus. Das müsste eigentlich nicht sein. Soweit du das aushalten willst, werde ich dir beistehen. Und ich weiß, wie weit ich gehen würde. Aber wenn es um ein Kind geht, werde ich keine Risiken eingehen. Zuerst bete ich für das Kind, aber dann... Okay, das sage ich so einfach. Ich habe Sachen gemacht, von denen ich nicht will, dass ihr sie tut. Als meine erste Tochter starb, starb sie nicht an einem Tumor. Sie starb tatsächlich an einer doppelten Lungenentzündung, die sie über Nacht entwickelte. Wir riefen den Arzt. Wir waren damals noch dabei, über Heilung zu lernen, weil sie ein sehr hohes Fieber hatte. Wir wohnten sehr weit draußen, außerhalb der Stadt. Sein Rat war: Halten Sie sie kühl und kommen Sie morgen mit ihr. Am Morgen, als wir aufwachten, war sie tot. Ich muss zugeben, das hat mir schon eine schlechte Sicht auf Ärzte vermittelt, denn er wollte anscheinend nicht aus dem Bett aufstehen. Ich weiß, dass nicht alle Ärzte so sind. Erika starb 1981. Und im Oktober des gleichen Jahres wurde meine zweite Tochter Crystal geboren. Mein drittes Kind. Interessanterweise ist sie wie ein Zwilling zu dem verstorbenen Kind. Wirklich, wie ein Zwilling. Ich habe Fotos von den beiden da. Es ist erstaunlich. Von allen meinen Kindern mussten wir nur bei Crystal gegen Lungenentzündung kämpfen. Also das Gleiche, was unser erstes Kind tötete, versuchte auch das zweite zu töten. Ich habe das bereits gesagt. Gott hat mir meine Kinder gegeben, nicht dem Kinderarzt. Ich habe die Verantwortung für sie. Ich entscheide, wann ich die Verantwortung über sie an jemand anderen abgebe. Das ist ein Problem in unserer Gesellschaft, dass wir häufig unsere Verantwortung an andere Menschen abgeben und verlernen, dieser Verantwortung gemäß zu handeln, weil wir auf jemand anderen vertrauen, der es für uns tun soll. Meine erste Tochter starb an einer Lungenentzündung, und als nun Crystal ebenfalls eine Lungenentzündung entwickelte, setzte sofort Furcht bei uns ein. Sofort. Wir dachten, jetzt passiert es wieder. Bei Erika hatten wir alles getan, was uns gesagt wurde. Es hatte nicht geholfen. Crystal erkrankte jedes Jahr ein- bis zweimal an einer Lungenentzündung. Keins der anderen Kinder. Es traf nur sie. Wir beschäftigten uns zu dieser Zeit mit Heilung und ich entschied dann, das war's. Wir sind mit den Ärzten fertig. Kurz danach bekam Crystal wieder eine Lungenentzündung. Wir machten wieder alles, was wir wussten. Wir hielten sie kühl, wir beteten für sie. Und ich werde es nicht vergessen, in dieser Nacht bekam sie wieder eine Lungenentzündung. Bei der letzten Erkrankung waren wir 30 Meilen von der nächsten Stadt entfernt. Wir brachten sie ins Krankenhaus und sie machten eine Röntgenaufnahme. In ihren Lungen stieg die Flüssigkeit. Sie konnten es sehen. Sie sagten uns: Ihr könnt auf einen Krankenwagen warten, was etwas dauern wird, weil er aus der Nachbarstadt kommt, oder ihr fahrt sie selber ins nächste Krankenhaus. 35 Minuten Fahrt in die nächste Stadt. Ich sagte, wir fahren sie hin. Setzten sie ins Auto, fuhren dahin, beteten in Zungen, legten unsere Hände auf sie. Als wir dort waren, machten sie noch ein Röntgenbild, hielten die Bilder nebeneinander und sagten: Warum sind Sie gekommen? Die Lunge ist vollkommen frei, vollständig geheilt, in einer 35-Minuten-Fahrt. Später dann wurde sie wieder krank, gleiche Situation, und diesmal war es heftig. Sie hatte dasselbe Rasseln in der Brust wie unsere erste Tochter. Wir beteten, wir taten alles, was uns einfiel. Es wurde Nacht. Wir waren inzwischen gelehrt, ihr betet, ihr glaubt. Dann handelt ihr so, als ob es wahr ist. Ihr handelt gemäß der Schrift. Unsere Betten standen nicht weit weg von Crystals Bett, ein kleiner Flur dazwischen, vielleicht 2 Meter entfernt. Wir beteten also, brachten sie ins Bett. Natürlich machte sich meine Frau große Sorgen. Sie sagte, was sollen wir nur tun? Was sollen wir nur tun? Und ich sagte, wir haben getan, was wir tun sollten. Sie, ja, aber sie ist immer noch, ich, wir haben alles getan. Wenn du alles getan hast, um stehen zu können, bleib stehen. Die Leute machen den Fehler, wenn sie alles getan haben, was die Bibel zu tun sagt. Und der Teufel nicht sofort zurückweicht, fangen sie an, darüber nachzudenken, was sie alles noch tun können. Und in diesem Moment wechselst du von Glauben zum Unglauben. Der Teufel will dich dahin bringen, dass du denkst, was haben wir nicht richtig gemacht? Was haben wir nicht genug gemacht? Und in dem Moment, da du in dieser Weise handelst, bist du geschlagen. Es gibt einen Punkt, an dem du aufhörst. Wir haben alles getan, was die Bibel sagt, dass wir tun sollen. Und das taten wir. Wir taten das und wir schalteten das Licht aus. Wenn es dunkel ist, hörst du jedes Geräusch viel lauter als sonst. Ich konnte dieses Rasseln hören, aus ihrem Zimmer bis in unseres. Ich lag da und betete. Ich betete in Zungen, ich betete in Englisch, alles, was mir einfiel, hauptsächlich, damit ich sie nicht mehr hören musste. Schließlich musste ich ein Kopfkissen auf meinen Kopf drücken, damit ich schlafen konnte. Irgendwann dämmerte ich weg. Am Morgen wachte ich auf. Noch schlimmer, als das Rasseln zu hören war, es nicht mehr zu hören. Und jetzt hörte ich es nicht mehr. Ich war gelehrt worden, aus Glauben und nicht aus Furcht zu handeln. Ich wusste, wenn ich jetzt direkt in das Zimmer meiner Tochter gehen würde, wäre das eher eine Handlung aus Furcht als aus Glauben heraus. So begann ich meinen Tag mit meiner normalen Routine, ging in die Küche, holte mir eine Cola. Das mache ich immer morgens. Ist mir jetzt nicht so wichtig, ob ihr das gut findet. Ich esse immer noch kein Gemüse und habe auch nie welches gegessen. Oh, entschuldigt, ich hätte den Kindern sagen sollen, dass sie nicht zuhören dürfen. Das Lustige ist, dass die Leute, die mir sagen, dass ich mich gesund ernähren sollte, bei mir um Heilung anstehen. Also wenn ich bei dir um Heilung anstehe, kannst du mir sagen, was ich essen soll. Und wenn du in meiner Heilungsreihe stehst, sag's mir nicht. Als ich dann überzeugt war, dass ein Gang in ihr Zimmer nichts mehr mit Furcht zu tun haben würde, ging ich hinein. Als ich hineinkam, war sie nicht mehr im Bett, spielte auf dem Fußboden neben dem Bett und war völlig geheilt. Danach mussten wir nur noch ein- oder zweimal dagegen angehen. Und dann war es vorbei. Es hörte auf. Wir hatten ähnliche Situationen in unserer Familie. Aber es ist jetzt wirklich kein Kampf mehr. Es ist mehr ein Schelten der Krankheit. Wie wenn ein Hund in dein Haus läuft und du einfach mit dem Fuß aufstampfst und ihn rausschickst. Das ist es, was wir machen. Eine Sache habe ich während meiner Reisen erfahren. Dann versucht der Feind zu Hause Unruhe zu stiften. Immer wenn ich weg war, besonders wenn ich außer Landes war, startet der Feind einen Gegenangriff auf meine Familie. Das habe ich meiner Familie schon gesagt. Ihr seid Ziele. Meine Frau ruft mich dann an und fragt, was passiert bei euch da drüben? Gottesdienste, es läuft richtig gut hier. Sie sagt, das muss es auch sein, denn bei uns ist die Hölle los. Wessen Fehler ist das? Werdet stark. Er sucht sich immer das schwächste Glied aus. Sorgt dafür, dass ihr nicht das schwächste Glied seid. Stell sicher, dass es dein Nachbar ist. Wir haben dieses Verhalten Satans immer wieder beobachtet. Auch in unserem SWAT-Training, dem Training für geistliche Kriegsführung, weisen wir darauf hin. In diesem Training erklären wir, wie der Feind denkt und wie seine Angriffe aussehen. Aber das Wichtigste daran ist, dass es dir zeigt, was du zu erwarten hast, sodass du es abwehren kannst. Du kannst die Muster erkennen, zum Beispiel. Ein Missionar kommt zu euch in die Gemeinde und du nimmst dir vor, ich werde ihn mit $100 im Monat unterstützen. Aber bevor du deinen ersten Scheck schreiben kannst, vielleicht ist er nicht in der Lage, dich zu treffen, weil du geschützt bist, denn du stehst im Wort fest und bist an einem Ort, an dem er dich nicht antasten kann, also geht er einen Schritt weiter und guckt bei deinen Kindern, ob sie in Sünde leben oder etwas Ähnliches. Und vielleicht kann er sie auch nicht treffen. Dann wird er einfach einen Getriebeschaden an ihrem Auto verursachen. Und an wen wenden sie sich dann? Papa, ich brauche ein neues Getriebe. Und wenn du dann dafür gezahlt hast, dann rate mal, wo dir das Geld fehlen wird. Für den Missionar. Das ist ein indirekter Angriff. Das siehst du ziemlich oft. Wer von euch hatte Schwierigkeiten, hier zu dieser Versammlung zu kommen? Schaut, wie viele Hände. Warum? Weil er nicht will, dass ihr hier seid. Ganz einfach, versteht ihr? Er kämpft dagegen an, dass ihr an bestimmte Orte geht. Erinnert ihr euch an die alten Star Wars Filme? Erinnert ihr euch, wie Luke sein Training abbrechen will? Remember when Luke was going to leave his training? Er hat sein Training nicht beendet. Sein Lehrer sagt zu ihm, geh noch nicht, beende erst dein Training. Die dunkle Seite versucht, ihn aus dem Training herauszuziehen, bevor er fertig ist. Ich habe den Leuten so oft gesagt, seid nicht überrascht, wenn in der Zeit, in der ihr hier seid, bei euch zu Hause Dinge passieren werden. Es geschieht etwas, um euch zu zwingen, das Training vorzeitig zu verlassen. Und warum? Weil der Feind nicht will, dass ihr das hier erfahrt. Also versucht er, Unruhe zu stiften. Eines Tages waren wir in New York und ich bekam einen Telefonanruf. In unserem Haus war die Heißwasserversorgung beschädigt und überall stand das Wasser. Wir hatten überall im Haus Wasser stehen. Und in meinem Heim habe ich eine Menge Bücher. Und einige davon sind über 100 oder 150 Jahre alt. Viele von ihnen können überhaupt nicht ersetzt werden. Und ich wünschte sagen zu können, dass in meinem Büro alle Bücher schön in Regalen einsortiert sind, aber sind sie nicht. Sie liegen alle auf dem Boden. Denn häufig sitze ich auf dem Boden und schaue hier rein oder dort hinein, so wie ein Kind mit seinen Spielsachen. Das sind meine Spielsachen. Also sind all diese Bücher auf dem Boden gestapelt. Und ich bekomme den Anruf, dass unsere Heißwasseranlage kaputt ist und das Haus unter Wasser gesetzt hat. Das Erste, was ich also denke, ist, meine Bücher. Als wir dann nach Hause kamen, war das Wasser durch das ganze Wohnzimmer geflossen. Durch die Küche, hat den Teppich ruiniert, hat das Linoleum in der Küche ruiniert, floss den Flur hinunter, floss in die einzelnen Räume hinein. Und als es zu meinem Büro kam, stoppte es an der Tür. Es ist nichts davon in mein Zimmer geflossen. Meine Frau war darüber nicht so begeistert wie ich. Das Erste, was sie sagte, war, wir wissen ja, wo deine Prioritäten sind. Das, worüber ihr hinwegkommen müsst, ist zu glauben, dass es schwer sei, in Kraft zu wandeln. Wir glauben häufig, dass wir uns diese Kraft erst erarbeiten müssen. Oder dass es ein anstrengendes Leben ist. Und dann fragen wir uns, ob es Gott nur dann geben wird, wenn es nicht für mich, sondern wenn es für andere ist. Und vielleicht kann ich es aus Gott herausziehen, als wäre er ein Geizhals, der nichts herausgeben will. Aber wir müssen uns erinnern, er ist derjenige, der all das hier angefangen hat. Das alles war seine Idee. Die Hände auf die Kranken legen war seine Idee, nicht unsere. Wir haben die Bibel nicht geschrieben. Er hat es dorthin gesetzt. Manche Leute sagen, die Souveränität Gottes, du missachtest die Souveränität Gottes. Nein, überhaupt nicht. Der souveräne Gott entschied, es in die Bibel zu schreiben. Die Souveränität Gottes ist nicht die Launenhaftigkeit Gottes. Das würde bedeuten, dass er seinen Sinn jederzeit ändern kann und immer tut, wozu er gerade Lust und Laune hat. Die Souveränität Gottes bedeutet, dass Gott so weit vorausdenkt, dass er wusste, was er hier reinschreiben sollte, damit wir es auf jede Situation anwenden können. Und wenn ihr euch das anschaut, was hier steht, dann erkennt ihr, dass es Gott ist, der möchte, dass ihr das tut. Er möchte, dass ihr in mehr Kraft wandelt, als ihr das jemals für möglich gehalten hättet. Vielleicht kann er mich benutzen, wenn ich klein genug werde oder wenn ich genug sterbe oder wenn ich geistlich genug werde. Nein, nichts davon ist wahr. Er schrieb den fleischlichen Korinthern, wie man in den Gaben wirkt. Und sie waren fleischlich, sie waren nicht geistlich. Er sagt ja, ich kann euch kein Fleisch geben, ich kann euch nur Milch geben. Und dann beschrieb er ihnen die Gaben des Geistes. Was ihr verstehen müsst, ist Folgendes. Es verherrlicht Gott. Jesus sagte zu ihnen, lasst euer Licht vor den Menschen scheinen, dass sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel verherrlichen. Und was machen wir? Oh, ich kann nichts in der Öffentlichkeit tun, es könnte jemand sehen. Aber sie sollen es doch sehen. Deswegen wird es Zeichen genannt. Amen. Gott möchte sich zeigen. Er kann nur niemanden finden, durch den er sich zeigen kann. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Er sucht nach Menschen, die aufstehen und sagen, hier bin ich. Zeig deine Stärke durch mich. Versteht ihr, dass er es ist, der möchte, dass ihr in seiner Kraft wirkt? Und das Beste am Lesen im Alten Testament ist, dass die Propheten des Alten Testaments mehr als Söhne gewandelt sind und mehr, wie es Jesus tat, als es seine Jünger taten. Die Kraft Gottes ist so mechanisch, ihr werdet es nicht glauben wollen. Sie ist so mechanisch. Wir sind zum Beispiel alle hier zur selben Zeit eingetroffen. Wie? Weil wir unsere Uhren auf dem Lauf der Sonne basieren lassen. Wer, glaubt ihr, hat das Ding in Bewegung gesetzt? Und ihr wisst doch, dass sich die Sonne jeden Tag gleich bewegt. Das ist mechanisch und verlässlich. Gott muss nicht jeden Morgen aufstehen und zur Erde sagen, also Erde, dreh dich um die Sonne, du weißt schon, 365,25 Tage, nicht 363, nicht 370, sondern 365,25. Er hat es nur ein einziges Mal gesagt. Und dann ist es ein Gesetz. Und es läuft. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Ich werde euch morgen zeigen, für heute reicht die Zeit nicht, dass er will, dass ihr in der Kraft lebt und wandelt. Das ist das Erstaunliche. Er möchte, dass du Sachen tun kannst und nicht nur für das allgemeine Wohl der Menschheit. Was natürlich der Grund dahinter ist. Vor vielen Jahren, als ich mein erstes DHT-Seminar machte, waren wir in Eureka Springs, Arkansas, mitten im Winter, und wir wurden eingeschneit. Die Leute konnten wegen des Schnees nicht zu uns kommen. Wir mussten das Treffen schließlich absagen wegen Schnee und Eis. Ich stecke also an diesem Ort fest, die Leute konnten nicht zu uns kommen, und ich konnte nicht weg. Es war Zeitverschwendung. Und ich betete zu Gott und sagte ihm, Gott, das wird nie wieder passieren. Diese Botschaft ist zu wichtig, als dass sie durch Wetter gestoppt werden dürfe. Die Leute hier brauchen diese Botschaft. Das wird nie wieder passieren. Von heute ab werde ich Autorität über das Wetter nehmen. Und ich werde darauf achten, dass das Wetter nicht beeinträchtigt, was wir tun wollen. Von diesem Zeitpunkt an haben wir nie wieder ein Treffen wegen schlechten Wetters absagen müssen. Du kannst häufig schon eine Woche vorher sagen, wie das Wetter sein wird, nämlich Schneeregen oder Eis oder irgendwas in der Richtung. Aber jetzt ist es anders und ich übertreibe hier kein bisschen. Wenn ich jetzt zu einem Ort hingehe, und ich denke dabei zum Beispiel jetzt an einen bestimmten Ort, an dem ich war. Am nächsten Morgen bekomme ich einen Telefonanruf von einem Freund. Er fragt: Curry, wann bist du im Ort angekommen? Ich sage: Ich bin heute Morgen angekommen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, denn als ich aus dem Fenster schaute und den klaren Himmel gesehen habe, habe ich zu meiner Frau gesagt: Curry ist da. Hast du nach dem Wetter geschaut? Fragt er mich, und ich sagte: Nein, früher habe ich das gemacht und dann dagegen gebetet. Jetzt mache ich das nicht mehr. Früher schon, aber jetzt erwarte ich einfach gutes Wetter. Ich kämpfe nicht. Es ist ein weiterer Kampf, den ich nicht mehr kämpfe. Ich erwarte vom Wetter, dass es gut ist. Und wenn du nach Florida gehst, dann musst du für Regen beten. Denn wenn du das nicht tust, gehen alle Leute an den Strand, anstatt in die Kirche zu kommen. Also du musst eine Balance finden. Einmal sind wir von Dallas nach San Antonio gefahren. Und ganz Südtexas war überflutet. Es war schlimm. Und das war es seit ein paar Wochen. Es gab ganze Städte, die überflutet waren. Ich wusste das damals nicht, ich hatte nichts davon gehört. Wir hatten mehrere Versammlungen und dazwischen immer einige Tage frei, damit wir von einem Treffen zum nächsten fahren konnten. Ich liebe San Antonio, ich mag die Architektur dort und das Essen. Das beste mexikanische Essen, was du finden kannst. Also fahren wir da durch und sehen dabei, dass überall das Wasser steht. Als wir gerade darüber sprechen, stellen wir das Radio an. Der Sprecher sagt: Ja, der Sturm kam hier durch und diese Stadt ist überflutet und jene Stadt ist überflutet. Es sieht aus, als ob es eine weitere Runde von Stürmen geben wird. Die nächsten 4 bis 5 Tage werden noch mehr Wassermassen kommen. Und während wir weiterfahren, sehen wir zum Himmel. Er ist grau, es ist hässlich, einfach schlimm. Eigentlich hatte ich gehofft, mir einen Tag frei nehmen zu können. Meine Tochter sitzt hinten im Wagen und sagt: Papa, das sieht gar nicht schön aus. Schau mal, das ist nicht schön. Sie sagt zu mir: Mach mal was. Also fahren wir weiter und ich habe kein langes Gebet gesprochen. Vater, du hast sie gehört. Wir danken dir jetzt für den Sonnenschein. We thank you right now for just sunshine and bright. And so das Lustige war, dass ich ihr vorher gesagt hatte, in Texas ist es schwül. Also wenn der Regen aufgehört hat und die Sonne rauskommt, dann wird es heiß und schwül sein. Beschwer dich dann nicht. Nein, das mache ich nicht. Wir fahren weiter, der Himmel öffnet sich, ein blauer Himmel, wunderschönes Wetter. Ihr hättet den Wettermann im Radio hören sollen. Also, wir wissen nicht, was los ist. Es sieht aus, als hätten wir hier eine Öffnung. Schönes Wetter kommt herein. Es war urkomisch. Wir hörten ihn an und wir mussten einfach lachen. Das hatte nichts mit dem Evangelium zu tun. Es ging um einen Sohn, der seinen Vater bittet. Gott wird das für dich tun. Wenn sie natürlich Regen gebraucht hätten, wenn sie in einer Dürre gewesen wären und der Regen beginnt, dann werde ich natürlich nicht dagegen beten, weil ich meine Rechte niederlege für das Wohl der Gemeinschaft. Wenn sie den Regen für ihre Ernte brauchen, dann betest du dafür. Du benutzt das nicht einfach so. Als wir dann am Flussufer spazierten, hatte sich meine Tochter ihren Sweater abgenommen und fächelte sich Luft zu. Sie sagt: Papa, ich sag: Na, tu es nicht. Sei nicht wie das Volk Israel. Also ich sag euch, ich könnte euch die nächsten 3 Tage nur Wetterzeugnisse erzählen. Wirklich. Ihr erinnert euch an den jungen Mann, der eine Zeit lang mit mir herumreiste? Und wir fahren gerade durch Tulsa in Oklahoma und sehen diese riesige Wolke über uns. Sie hängt schwarz über Tulsa. Und du weißt genau, es wird regnen. Er hatte alle meine Geschichten schon gehört. Er sitzt da und guckt auf mich und guckt auf die Wolke. Und dann sagt er: Siehst du die Wolke da? Ich sage: Ja. Er fragt: Also, wie genau machst du das? Wirklich. Ich sage: Was tun? Musst du beten oder was? Nein, sie wird weg sein, wenn wir dort sind. Und er sagt: Okay, hast du schon gebetet? Und ich sage: Nein, ich habe noch nicht gebetet. Also wir fahren weiter und seine Frau ruft ihn auf dem Handy an. Er spricht mit ihr und sagt: Ja, wir fahren hier auf so eine riesige Wolke zu und ich warte auf eins der Wetterwunder, von denen Curry immer erzählt. Wo? Wart mal eine Sekunde. Er fragt, wo ist die Wolke hin? Das war erstaunlich und seltsam. Wir waren auf die Wolke zugefahren, aber wir gerieten nie unter die Wolke. Aber als wir zurückblickten, war die Wolke weit hinter uns. Ich mache keinen Spaß, ich verstehe es auch nicht. Ich kann nur sagen, was passiert ist. Das letzte Haus, was wir in Dallas hatten, hatte einen Swimmingpool. Das war auch der Grund, warum meine Frau es haben wollte. Es war nichts Besonderes, aber es hatte einen Swimmingpool. Sie sagte mal, ich hätte auch einen Wohnwagen auf Backsteinen genommen, wenn dahinter ein Swimmingpool gewesen wäre. Sie wollte einfach einen Swimmingpool haben. Meine Tochter besuchte uns mit unseren Enkeln. Mein Enkel war zu dem Zeitpunkt 6 Jahre alt. Er kam zu mir, denn es war Regen vorhergesagt und er durfte nicht schwimmen, wenn es regnete. Er hatte meine Frau gefragt, ob er schwimmen könne, aber sie hat es nicht erlaubt, weil Regen vorhergesagt war. Ich saß in meinem Büro und er rannte zu mir und rief, Opa, Opa! Ja, was brauchst du denn? Schnell, kannst du beten? Dass es nicht regnet, denn ich will schwimmen gehen. Ich schaue zu ihm und sage, okay, geh schwimmen. Dann sage ich, Regen, kein Regen, bis er fertig ist. Das habe ich gesagt, während er dort an der Tür stand. Kein Regen, bis er mit dem Schwimmen fertig ist. Er rennt zurück und sagt zu meiner Frau, Opa sagt, ich kann schwimmen gehen, weil es nämlich nicht regnen wird. Und sie fragt ihn, hat das dein Großvater wirklich gesagt oder erzählst du mir nur, dass er das gesagt hätte? Nein, das hat er wirklich gesagt. Er sagt, es regnet nicht, bis ich mit dem Schwimmen fertig bin. Na gut, dann hol deine Badesachen. Er geht raus, schwimmt ungefähr eine Dreiviertelstunde. Sie hat ihm gesagt, wenn du fertig bist, dann komm wieder rein. Er kommt zurück ins Haus, zieht sich um. Für mich war das einfach schön. Denn das eine, was ich erreichen will, ist, ich möchte ein Vermächtnis des Glaubens hinterlassen, damit meine Enkelkinder wissen, dass der gleiche Gott, der meine Gebete erhört, auch ihre erhören wird. Ich möchte gerne, dass sie Glauben an ihn haben. Und was mich daran berührt und gesegnet hat, ist, dass ich bei meinem 6-jährigen Enkel den Ruf habe, dass ich das Wetter in Ordnung bringen kann. In his mind, I have the reputation that I can fix the weather. Er hat daraus vielleicht noch nicht mehr mitgenommen, als dass er jederzeit schwimmen gehen kann. Aber wenn er älter werden wird, dann wird er sich daran erinnern. Er wird darüber sprechen. Damit ist er schon einen Schritt weiter, als ich es war, als ich in seinem Alter war. Und deswegen erwarte ich mehr von ihm. Wir müssen Menschen werden, die ein Vermächtnis des Glaubens hinterlassen. John Lakes Sohn Roderick lag schon mit 17 auf seinem Sterbebett. Das war 1937, 2 Jahre, nachdem sein Vater gestorben war. Er starb. Und das Traurigste an dieser Geschichte ist für mich, dass er auf seinem Sterbebett sagte, ich weiß, wenn mein Vater hier wäre, dann müsste ich nicht sterben. Das ist falsch. Er hätte sagen sollen, derselbe Gott, der die Gebete meines Vaters erhört hat, der hört auch meine Gebete. Und weil das so ist, werde ich nicht sterben. Aber aus welchen Gründen auch immer, hat er das nicht verstanden. Das zeigt, dass Glaube nicht vererbt werden kann. Aber man kann es lernen und dann darin wandeln, aber das geschieht nicht automatisch. Wir müssen sicherstellen, dass wir ein Leben führen, das es wert ist, nachgeahmt zu werden. Dass es wert ist, dass unsere Kinder darüber sprechen. Ein Leben, das sie zu Gott hinzieht. Wir haben heute schon beim Abendessen darüber geredet. Ich sprach mit meiner jüngsten Tochter, die jetzt 28 ist. Mein Sohn ist 30 und meine andere Tochter ist 29. Ich sprach also mit meiner jüngsten Tochter. Sie hat mich niemals krank gesehen. Sie ist 28 Jahre alt und hat mich niemals krank gesehen. Und eine Sache, die ich über Dr. Lake erfahren habe, weil ich mit all den Leuten gesprochen habe, die unter ihm gelernt haben, erstaunlich ist, dass diese Leute, die in den 90ern sind, sich an alles erinnern. Wenn ich Dr. Lake erwähnte, sagen sie sofort, ja, ich war in seiner Kirche. Vom Mai 1931 bis Juni 1935. Das war damals, als die Kirche drüben war, an der Ecke der Lincoln und Main Street. Wir hatten einen großen Raum dort. Ich sprach mit Leuten, die über 90 Jahre alt waren. Keiner von ihnen zeigte irgendein Zeichen von Senilität oder Altersschwäche. Keine Demenz, nichts in dieser Richtung. Dr. Lake lehrte und glaubte, dass der Geist Gottes eine fühlbare Substanz ist. Wenn du ihn aufnimmst, um von ihm getauft zu werden, hat das Auswirkungen auf Seele, Geist und Körper. Er erfüllt deinen Geist und er erfüllt dann selbst die Zellen deines Gehirns mit dem göttlichen Leben, sodass Krankheiten und Tod sich dort nicht mehr aufhalten können. Keiner von den Leuten, die ich traf, hatte irgendeine Alterskrankheit. Und ihr Verstand war klar und scharf bis zu ihrem Tod. Das ist das Erbe, in dem wir leben sollten. Wir sollten nicht mit weniger Vorlieb nehmen. Wenn wir den Sinn Christi haben, sollten wir mit dem Geist Gottes gefüllt sein.